Herzlich willkommen bei Grüße aus Deutschland. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören die Folge Umweltschutz für alle. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Ländern wie England, Frankreich oder Deutschland ist Umweltschutz und vor allem Klimaschutz ein wichtiges Thema geworden. Unter Klimaschutz versteht man Maßnahmen gegen die Erderwärmung, also die Erwärmung der Erde durch Emissionen. Bisher gab es viele Länder, die damit gar nichts zu tun hatten, denn sie hatten nur wenig Industrie. Dazu gehören zum Beispiel viele afrikanische Länder. Länder, die ärmer sind als die reichen Industrienationen. Aber ärmere Länder wollen natürlich Industrie haben, denn Industrie bringt Wohlstand. Naja, für einen Teil der Menschen. Was könnte das bedeuten? Der Wohlstand? Wohl bedeutet gut, angenehm. Und Stand? Das kommt von stehen. Armin von Greenpeace sagt Ihnen jetzt, was Wohlstand bedeutet. Also ich persönlich kann absolut verstehen, dass jeder Mensch, wo er auch lebt, einen Wohlstand will oder auch zunehmenden Wohlstand will, dass er sich auch mal ein Auto kaufen kann oder einen Fernseher oder mal einen Urlaub machen kann. Das verstehe ich. Wie könnte man das umschreiben? Der Wohlstand. Zum Beispiel, man hat genug Geld. Man kann sich vieles kaufen. Armin sprach von zunehmendem Wohlstand. Das bedeutet, der Wohlstand wird größer. Und wenn der Wohlstand zunimmt, also immer größer wird, was ist man dann? Dann ist man reich. Sie kennen das Wort zunehmen vielleicht schon, wenn Sie die Sendung Annas Hose gehört haben. Also entschuldige mal, Adi, aber meine alte Hose war mir zu weit. Naja. Ich bin nämlich dünner geworden. Ich habe abgenommen und nicht zugenommen. Ach ja, na ist ja egal. Das ist doch nicht egal. Jedenfalls, was bedeutet zunehmen noch? Zunehmen heißt auch dicker werden. Am Anfang haben Sie schon Armin von Greenpeace gehört, der Umweltschutzorganisation. Armin spricht jetzt über Rohstoffe. Eigentlich sind viele der ärmeren Länder reich, wenn sie Rohstoffe haben. Wie kann man das umschreiben? Der Rohstoff. Wenn wir alle immer mehr verbrauchen an Rohstoffen, trifft's uns alle. Ich sag mal, Erdöl gibt es nur eine bestimmte Zeit lang, Kohle gibt es nur eine bestimmte Zeit lang, Holz gibt es nur eine bestimmte Zeit lang, auch Wasser kann man nicht unendlich abschöpfen, vergiften, Chemikalien reinleiten. Erdöl und Kohle sind Rohstoffe. Was sind Rohstoffe? Rohstoffe. Stoffe, wie sie aus der Erde kommen. Zum Beispiel Erdöl, Kohle, Erdgas. Wir verbrauchen die Rohstoffe. Also wir nehmen sie zum Beispiel für die Industrie. Das Dumme ist nur, dass sie dann eines Tages weg sein werden. Wir haben schon viel Erdöl und Kohle verbraucht. Irgendwann gibt es diese Rohstoffe nicht mehr. Armin möchte, dass die Länder, die jetzt immer mehr Industrie bekommen, den Umweltschutz dabei nicht vergessen. Aber die ärmeren Länder möchten natürlich ihre Rohstoffe auch nutzen. Dabei ist für sie der Umweltschutz im Moment nicht so wichtig. Wir haben eine junge Frau gefragt, was sie dazu meint. Die junge Frau spricht von den westlichen Vorstellungen von Umweltschutz. Sie meint all das, was man in Westeuropa für den Umweltschutz tut. Sind diese Ideen für die ganze Welt gut? Was meint die junge Frau? Ich denke mal, man kann aber nicht unsere westliche Vorstellung von Umweltschutz und Klimaschutz und ich weiß nicht was, einfach auf die ganze Welt projizieren. Die einzelnen Länder müssen ihre eigene Entwicklung haben. Die westlichen Vorstellungen oder Ideen von Umweltschutz, sind die gut für die ganze Welt? Die junge Frau meint, nein. Sie hat gesagt, die einzelnen Länder müssen ihre eigene Entwicklung haben. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen. Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Sollen alle Länder ihre eigene Entwicklung haben? Oh je, eine schwierige Frage. Machen wir lieber die Wiederholung. Ja, du hast recht. Da kann man nichts falsch machen. Jeder will zunehmenden Wohlstand. Jeder will zunehmenden Wohlstand. Kohle ist ein Rohstoff. Kohle ist ein Rohstoff. Wir verbrauchen die Rohstoffe. Wir verbrauchen die Rohstoffe. Jetzt warten sicher alle, dass wir was sagen. Aber wir sagen nichts. Wir haben ja schon so viel gesagt. Wir haben fast alle Wörter verbraucht. Ja, wir haben fast keine Wörter mehr. Wir haben alles. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.